CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 24. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Jean-Paul Sartre, 1905 bis 1980. Stockholm, im Oktober 1964. Die schwedische Akademie der schönen Künste hat sich entschieden. Der Nobelpreis für Literatur, die höchste Auszeichnung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann, wird in diesem Jahr an Jean-Paul Sartre, den streitbaren französischen Intellektuellen, gehen. Er soll für das brillanteste seiner Werke, Les Mots, zu Deutsch die Wörter, geehrt werden. Doch Sartre lehnt den Preis aus ethischen Gründen ab. Er habe nie eine öffentliche Auszeichnung gewollt. Später jedoch soll er angefragt haben, ob er das Preisgeld nicht doch bekommen könne. Geboren wird Jean-Paul Charles Aymar Sartre am 21. Juni 1905 in Paris. Sein Vater ist der Marineoffizier Jean-Baptiste Sartre. Seine Mutter Anne-Marie ist eine geborene Schweizer, eine Cousine des berühmten Tropenarztes Albert Schweitzer. Jean-Pauls Vater stirbt bereits 15 Monate nach seiner Geburt. Die junge Witwe ist am Boden zerstört, denn Jean-Baptiste war ihre große Liebe. Jean-Paul hingegen wird den Vater nicht vermissen. Jahre später äußert er sogar die Ansicht, der frühe Tod des Vaters sei für die Prägung seines Charakters wesentlich gewesen. Ich schätze mich glücklich, dass mein Vater so jung gestorben ist. So konnte ich unbeschwert, ohne Über-Ich und ohne diktatorische Autorität, die nur Unterwerfung oder Nachahmung zulässt, aufwachsen. Anne-Marie aber bleibt nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes nichts anderes übrig, als mit ihrem Sohn zurück zu ihren Eltern zu ziehen. Dort wächst der kleine Jean-Paul unter dem erzieherischen Einfluss seines Großvaters Charles Schweitzer auf. Der Gymnasialprofessor für das Fach Deutsch unterrichtet den Knaben zunächst zu Hause. Erst im Alter von 10 Jahren besucht Jean-Paul eine Schule, das prestigeträchtige Lycée Henri IV in Paris. Der Großvater, der sich hingebungsvoll um seinen Enkel kümmert, weckt auch dessen Liebe zur Literatur. Sehr früh lernt Jean-Paul lesen. Auch das langsame Erblinden seines rechten Auges vermag ihn nicht daran zu hindern. »Ich habe niemals Höhlen gegraben und Vogelnester gesucht, niemals botanisiert und mit Steinen nach Vögeln geworfen. Aber die Bücher waren meine Vögel und meine Nester, meine Haustiere, mein Stall und mein Gelände. Die Bücherei war die Welt im Spiegel. Sie hatte deren unendliche Dichte, Vielfalt, Unvorhersehbarkeit«, so Sartre später über seine frühe Leidenschaft für alles Literarische. 1917, 9 Jahre nach dem Tod von Jean-Pauls Vater, heiratet seine Mutter erneut. Der Mann an ihrer Seite ist der wohlhabende Direktor einer Schiffswerft in La Rochelle. Zusammen mit ihrem 12-jährigen Sohn verlässt Anne-Marie den großelterlichen Haushalt und richtet sich in dem beschaulichen bretonischen Küstenstädtchen neu ein. Anders als die Mutter genießt der kleine Jean-Paul das großbürgerliche Leben keineswegs. Er vermisst die Herzlichkeit seiner Großeltern und fühlt sich in der neuen Umgebung fremd und einsam. Vermutlich geht auch Sartres spätere Aversion gegen alles Bürgerliche auf diese traumatischen Kindeserfahrungen zurück. 1920 verlässt Jean-Paul die Bretagne und kehrt als Internatsschüler nach Paris zurück. Wieder besucht er das Lycée Henri IV. Hier macht er die Bekanntschaft des späteren Schriftstellers Paul Nizan, der ihn in die zeitgenössische Literatur einführt. 2 Jahre später besteht Sartre das Abschlussexamen, das Baccalauréat, und wechselt zusammen mit seinem Freund Paul auf das Lycée Louis le Grand, um sich auf das Studium vorzubereiten. Von 1924 bis 1928 studiert er Psychologie, Philosophie und Soziologie an der École Normale Supérieure in Paris. Die 4 Jahre an der Universität sind eine glückliche Zeit für Sartre. Er liest und arbeitet viel und vor allem regelmäßig. Vormittags von 9 bis 13 und nachmittags von 15 bis 19 Uhr. An diesem Arbeitsrhythmus wird er zeitlebens festhalten. Außerdem belegt er Kurse in Psychologie, Moral, Philosophie, Soziologie, Logik, Metaphysik und Latein. Begeistert sich für das Kino und für den aus Amerika importierten Jazz. Auch nimmt Sartre wegen seiner Körpergröße von nur 1,56 Meter von seinen Kommilitonen Le Petit Homme, das Männchen genannt, in diesen Jahren Boxunterricht. Die unbeschwerte Zeit findet jedoch jäh ein Ende, als der Student Sartre bei der Aufnahmeprüfung für das Amt des Gymnasialprofessors nur den nicht ausreichenden 50. Platz erreicht. 1929 versucht Sartre es erneut. Bei seinen Vorbereitungen auf diese Prüfung begegnet er seiner großen Liebe, Simone de Beauvoir. Die Zusammenarbeit der beiden ist sehr erfolgreich. Jean-Paul belegt bei der Prüfung den 1. und Simone den 2. Platz. Von dieser Zeit an sind die beiden unzertrennlich. Nahezu täglich verabreden sie sich im Jardin du Luxembourg, diskutieren ihre philosophischen Standpunkte und treffen eine ungewöhnliche Abmachung. Weil sie nicht auf erotische Beziehungen zu anderen Partnern verzichten wollen, werden sie, obwohl sie sich über alles lieben, nicht heiraten und auch nicht in einer gemeinsamen Wohnung leben. In den 2 Jahren aber wollen sie von ihrer sexuellen Freiheit keinen Gebrauch machen und auch keine Geheimnisse voreinander haben. Dieser in den Augen vieler Zeitgenossen revolutionäre Pakt wird Simone und Jean-Paul ein Leben lang verbinden. 1931 hat Sartre seinen Militärdienst in Tours beendet. Der mittlerweile 26-Jährige geht nun als Gymnasialprofessor für Philosophie nach Le Havre. Simone ist ebenfalls Gymnasiallehrerin geworden und unterrichtet zunächst an einer Schule in Marseille, später in Rouen. Obwohl beide weit voneinander entfernt arbeiten, treffen sie sich über Jahre hinweg regelmäßig in Paris. Denn die Metropole an der Seine ist weiterhin ihr Lebensmittelpunkt. In den Schulferien verreisen sie zudem regelmäßig gemeinsam. Im Jahr 1934 verlässt Sartre vorübergehend Le Havre und geht als Stipendiat an das Institut Français nach Berlin, wo er sich vor allem mit der Philosophie Nietzsches, Husserls und Heideggers beschäftigt. Für politische Ereignisse interessiert sich der junge Intellektuelle zu dieser Zeit jedoch kaum. Die Machtergreifung Hitlers hält er, wie viele seiner Zeitgenossen, für ein unangenehmes, aber kurzes Intermezzo. Eine gravierende Fehleinschätzung. Im Herbst desselben Jahres kehrt Sartre nach Le Havre zurück. Doch er fühlt sich in seiner französischen Heimat zusehends einsam und wird depressiv. Sein Stimmungstief wird durch Wahn- und Panikattacken ergänzt, hervorgerufen durch die Droge Mescalin, die Sartre, der ab 1935 eine Doktorarbeit über die Vorstellungskraft schreibt, sich von einem befreundeten Arzt spritzen lässt. 1938 veröffentlicht er den Roman »Der Ekel«, in dem er sich mit der Freiheit und der Einsamkeit des Individuums auseinandersetzt. Den Ich-Erzähler Antoine Roquentin quälen ähnliche Sinn- und Selbstfindungsprobleme, wie sie auch Sartre in den letzten Jahren durchlitten hat. Von der Liebe enttäuscht, erweckt alles, was ihn umgibt, Ekel in ihm. Schließlich kommt der Protagonist zu dem Schluss, dass sein Dasein nur durch das Schreiben eines Buches zu rechtfertigen ist. Mit Antoine Roquentin erschafft Sartre seinen ersten existenzialistischen Helden. Gleichzeitig formuliert er eine gänzlich neue Lebensphilosophie, den Existenzialismus. Dieser hat bis heute nichts von seiner Brisanz verloren. Mit dem Eintritt Frankreichs in den Zweiten Weltkrieg am 3. September 1939 wird auch aus dem Philosophen Sartre ein Soldat. Zunächst ist er im Elsass stationiert, wo er sich fleißig Notizen für philosophische Abhandlungen macht. Doch Ende Juni, kurz bevor Frankreich von den Deutschen besetzt wird, gerät er mit seiner Einheit in Gefangenschaft. Während in Frankreich der neue Staatschef Pétain ein rechtsautoritäres Regime installiert, durchlebt Sartre in einem Kriegsgefangenenlager bei Trier fast glückliche Monate. Er wird nicht wie viele seiner Mitgefangenen als Zwangsarbeiter eingesetzt, sondern kommt wegen seines Augenleidens im März 1941 frei. Die Zeit im Krieg und in der Gefangenschaft verändert auch Sartres Einstellung zu allem Politischen. Von nun an setzt er sich angesichts des zunehmenden Expansionsdrangs Hitlers aktiv mit politischen Belangen auseinander. Von 1942 bis 1944 engagiert er sich in der Résistance, der französischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung. In dieser Zeit entsteht sein gefeiertes Bühnenstück »Die Fliegen«. Der darin zum Ausdruck gebrachte Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht wird durch die in die Antike verlegte Handlung geschickt verschleiert. Die Figuren der Tragödie vollziehen symbolisch einen Befreiungsakt. Eine ähnliche Reaktion erhofft sich Sartre auch von seinem Publikum. Die philosophischen Grundlagen zu diesem Drama hat Sartre bereits 1941 in seinem ersten philosophischen Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« formuliert. Er proklamiert in dieser Schrift die totale Freiheit und die totale Verantwortung des freien Menschen in der Welt und stellt diese dem Determinismus der christlichen Weltanschauung gegenüber. Seither gilt Sartre als Hauptvertreter des atheistischen Existenzialismus schlechthin. Als der Zweite Weltkrieg vorüber ist, gibt Sartre den Lehrerberuf auf. Er will künftig nur noch als Schriftsteller arbeiten. Außerdem engagiert er sich zusammen mit seiner treuen Lebensgefährtin Simone als Herausgeber der politisch-literarischen Zeitschrift Le Temps Moderne. Dieses linksintellektuelle Forum nutzen viele Autoren von Rang. Auch Sartre selbst wird in der linken Szene immer aktiver. Bis in die Mitte der 50er Jahre ist Sartre innerhalb der politischen Linken sehr engagiert. 1948 ist er Mitbegründer einer neuen, wenn auch nur sehr kurzlebigen linken Partei. Dann schlägt er sich auf die Seite der Kommunisten und akzeptiert den Führungsanspruch der UdSSR in der Weltpolitik. Doch nach der brutalen Intervention der Sowjets in Ungarn im Jahre 1956 wendet er sich enttäuscht vom Kommunismus ab. Sartre schreibt viel in diesen Jahren. Neben literaturkritischen Artikeln und literaturtheoretischen Essays auch Autorenmonographien, zum Beispiel über Baudelaire und Flaubert. Einige Dramen sowie die Geschichte seiner Kindheit mit dem Titel »Les mots«, die Wörter. Aus dem belletristischen und philosophischen Autor wird aber immer mehr ein ebenso bewunderter wie gefürchteter intellektueller Vordenker. 1959 veröffentlicht Sartre schließlich auch sein zweites philosophisches Hauptwerk, die »Kritik der dialektischen Vernunft«. Er beschäftigt sich nun nicht mehr nur mit dem Menschen in seiner Beziehung zu sich selbst und zur Welt, sondern geht einen Schritt weiter. Er fokussiert nun das einzelne Individuum in seinem gesellschaftlichen Umfeld. Sartre bleibt bis an sein Lebensende eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Er nutzt die Popularität, die er mittlerweile weltweit genießt, um sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung in der Welt einzusetzen. Er kämpft mit den 68ern auf den Straßen, kritisiert aufs Heftigste den Vietnamkrieg und besucht 1974 Andreas Baader, einen der führenden Personen der RAF, der Roten Armee-Fraktion, im Gefängnis Stuttgart-Stammheim. Er gesteht Baader zu, dass er aufrichtig versucht habe, Prinzipien in die Tat umzusetzen. 1975 würdigt die Weltpresse das Lebenswerk des eigenwilligen Revolutionärs anlässlich des 70. Geburtstages in einer Vielzahl von Artikeln.

John F. Kennedy, 1917 bis 1963. Dallas, 22. November 1963. Die Sonne scheint, als John F. Kennedy mit seiner Gattin Jackie aus dem Flugzeug steigt. Er ist nach Dallas gekommen, um bei der Bevölkerung für seine Wiederwahl zu werben. In einer offenen Limousine fahren die Kennedys vom Flughafen ins Stadtzentrum. Tausende säumen die Straßen, um ihrem Präsidenten zuzujubeln. Dann fallen drei Schüsse. Kennedy wird tödlich in den Kopf getroffen. Die Wagenkolonne rast ins nächste Krankenhaus. Doch die Ärzte können nichts mehr für Kennedy tun. Um 13 Uhr erklären sie den Präsidenten für tot. Ergriffen und fassungslos stehen die Menschen auf den Straßen und können das, was sie da hören, nicht fassen. John F. Kennedy, der charismatische, weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika hinaus beliebte und verehrte Politiker, ist tot. Erschossen von einem bis heute unbekannten Attentäter. Geboren wird John Fitzgerald Kennedy am 29. Mai 1917 in Brookline, Massachusetts. Er ist das zweite von 9 Kindern des erfolgreichen Unternehmers und Diplomaten Joseph P. Kennedy und dessen Frau Rose Fitzgerald. Die Eltern stammen aus irischen Einwandererfamilien, die ihre Heimat um die Mitte des 19. Jahrhunderts verlassen hatten, um in der neuen Welt ihr Glück zu machen. Den Kennedys und den Fitzgeralds ist das gelungen. Bei der Geburt des kleinen Jack, wie ihn Familie und Freunde nennen, gehören sie längst der Ostküstenelite an. Geld spielt im Hause Kennedy daher nie eine Rolle. Das Vermögen der Familie umfasst mehrere Millionen Dollar. Die Kindheit von John F. Kennedy ist aber trotzdem nur scheinbar unbeschwert, denn sein Vater ist ein Despot. Er ist überaus ehrgeizig und tyrannisiert Kinder und Ehefrau. Wir wollen keine Verlierer unter uns haben, in dieser Familie wollen wir nur Gewinner, bläut er seinem Nachwuchs bei jeder Gelegenheit ein. Vor allem von seinen Söhnen verlangt der Vater, dass sie stets zu den Besten gehören. Der Konkurrenzkampf, der sich daraus zwischen den Geschwistern entwickelt, insbesondere zwischen Jack und seinem älteren Bruder Joe, belastet den jungen John F. Kennedy sehr. Er ist nicht nur der Jüngere, sondern auch der ewig Schwächere. In allen Bereichen steht er im Schatten seines Bruders. Der ist ganz der Vater, kerngesund, sportlich und stets die Nummer eins. Jack hingegen ist ein kränklicher Junge. Schon als Säugling bereitet er seiner Mutter viel Kummer. Er lässt keine Kinderkrankheit aus, leidet dazu an Allergien und Asthma. Als er 13 Jahre alt ist, diagnostizieren die Ärzte bei ihm die Addison-Krankheit, die er nur durch Einnahme hoher Dosen Cortison überlebt. Die Symptome, ständige Nieren- und Rückenschmerzen, Schwindel, Schwächeanfälle und Erbrechen, belasten ihn zeitlebens. Jack schämt sich zutiefst für seine Krankheit, die er als Zeichen von Schwäche deutet. Biografen vermuten, sein Macho-Gehabe und seine ständigen Liebschaften seien die Kompensation für seine Gebrechen, die er als erwachsener Mann mit unwiderstehlichem Charme und Charisma kaschiert. Der Vater ist für Frau und Kinder in jeder Hinsicht eine Belastung und seinen Söhnen ein schlechtes Vorbild, denn außerhalb der Familie zeigt er sich sexuell zügellos. Weder seiner Frau noch seinen Kindern bleiben diese Eskapaden verborgen. Den 12-jährigen Jack kostet einer der väterlichen Seitensprünge einmal fast das Leben. Als er den Vater an Deck der Familienjacht in den Armen einer hüllenlosen Schönheit überrascht, ist er so geschockt, dass er über die Reling springt und aufs offene Meer hinausschwimmt. Der in flagranti ertappte Vater springt seinem Sohn geistesgegenwärtig hinterher und rettet ihn. Später wird Jack seinem Vater jedoch, was sexuelle Eskapaden betrifft, in nichts nachstehen. Schon als Student und auch später als Präsident macht er durch zahllose Affären von sich reden. Die berühmteste ist zweifellos die Liaison mit der Hollywood-Diva Marilyn Monroe. Als Sohn aus gutem Hause besucht Jack ab 1930 traditionsreiche Eliteschulen. Doch seine Leistungen entsprechen keinesfalls den Erwartungen des ehrgeizigen Vaters. Als 16-Jähriger entgeht er einmal sogar nur knapp einem Schulverweis. Auch sein Highschool-Abschluss ist allenfalls mittelmäßig. Nur dem Einfluss des mächtigen Vaters ist es zu verdanken, dass der junge Kennedy zum Studium an der Elite-Universität Harvard zugelassen wird. Seine Einschreibung muss allerdings um ein Jahr verschoben werden, da Jack wieder einmal einen schweren Krankheitsschub erleidet. Im Juli 1936 beginnt er dann endlich sein Studium der politischen Wissenschaften, das er 1940 abschließt. Wieder muss er sich damit abfinden, dass sein großer Bruder besser ist als er, zumindest was die Studienleistungen betrifft. Bei den Frauen hingegen läuft der Kleine dem Großen den Rang ab. Jack beeindruckt durch sein blendendes Aussehen und seinen unwiderstehlichen Charme. Er entwickelt sich zum notorischen Frauenhelden und wird von dieser Leidenschaft niemals ablassen. Nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg im Dezember 1941 arbeitet Jack zunächst im Nachrichtendienst der Marine. Doch er will unbedingt an die Front, um seinem Vater und seinem Bruder zu zeigen, dass auch er etwas leisten kann. Mit Unterstützung des einflussreichen Vaters gelingt es ihm, trotz seiner Krankheit in den Südpazifik versetzt zu werden. Er erhält dort die Kommandogewalt über das Torpedoboot PT-109. In der Nacht vom 1. auf den 2. August des Jahres 1943 wird aus dem jungen John F. Kennedy schlagartig ein Held. Ein japanischer Zerstörer rammt das Torpedoboot. Zwei Crewmitglieder sterben. Die restliche Besatzung kann sich in die Fluten des Pazifiks retten. Jack, selbst ein hervorragender Schwimmer, rettet einen verletzten Kameraden und schwimmt mit ihm kilometerweit durch die Nacht bis zur nächsten Insel. Der Rest der Crew folgt ihm. Jacks Heldentat geht durch die ganze amerikanische Presse. Über Nacht ist der ewig Zweite zum strahlenden Kriegshelden avanciert. Endlich hat er die Anerkennung des Vaters. Als Joe, mittlerweile Elitepilot, 1944 bei einem Kampfeinsatz ums Leben kommt, nimmt Jack seine Stelle in der Familienhierarchie ein. Er ist nun der Hoffnungsträger des Vaters und soll dessen Lebenstraum verwirklichen. Ein Kennedy soll Präsident der Vereinigten Staaten werden. 1945 tritt Jack der Demokratischen Partei bei. Der Vater macht seinen ganzen Einfluss geltend, um die politische Karriere seines Sohnes voranzutreiben und stellt auch die finanziellen Mittel für die aufwendigen und teuren Wahlkämpfe zur Verfügung. Jack hingegen bringt sein persönliches Potenzial ein. Er ist der charmanteste und attraktivste Kandidat, den Amerika je sah. Die Rechnung geht auf. Schon ein Jahr nach seinem Parteieintritt wird der junge Kennedy ins Repräsentantenhaus gewählt und 1952 schließlich für Massachusetts in den Senat. Nun steht dem Sprung ins höchste Amt der Vereinigten Staaten nichts mehr entgegen. Doch um als Präsidentschaftskandidat bestehen zu können, fehlen Kennedy noch zwei ganz entscheidende Dinge: eine Frau und Kinder. Denn es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Amerikaner nur Familienväter ins Weiße Haus wählen. Schnell ist eine passende Gattin gefunden. Die schöne und intelligente, 12 Jahre jüngere Jacqueline Lee Bouvier, die ebenfalls aus einer angesehenen Ostküstendynastie stammt. Sie ist die perfekte Frau für Jack und eine ebenso perfekte First Lady für das amerikanische Volk. Am 12. September 1953 gibt sich das neue amerikanische Traumpaar das Ja-Wort. Jack und Jackie werden 3 gemeinsame Kinder haben, von denen aber nur die erstgeborene Tochter Caroline und John F. Kennedy Jr. das Erwachsenenalter erreichen. Das dritte Kind, Patrick Bouvier Kennedy, verstirbt bereits 2 Tage nach der Geburt. 1960 hat der Kampf um den Einzug ins Weiße Haus die entscheidende Phase erreicht. Als Führer des liberalen Flügels der Demokratischen Partei ist John F. Kennedy als Präsidentschaftskandidat nominiert. Auch jetzt noch hat er zahlreiche Affären. Doch es gelingt dem Kennedy-Clan, nach außen das Bild einer glücklichen Familie zu vermitteln. Kennedy ist in jenen Tagen so populär wie nie zuvor. Dennoch gewinnt er die Wahlen zum 35. Präsidenten gegen Richard Nixon nur knapp. 1961 wird mit John Fitzgerald Kennedy zum ersten Mal ein Katholik in diesem Amt vereidigt. Kennedys kurze Amtszeit ist voller Dramatik. Zu seiner größten persönlichen Niederlage zählt zu Beginn das Unternehmen Schweinebucht, der Versuch, den kubanischen Regierungschef Fidel Castro zu stürzen. 1962 führen diese Anstrengungen zur Kuba-Krise. Auch den Bau der Berliner Mauer im August 1961 kann Kennedy nicht verhindern. Im gleichen Jahr nimmt mit der Entsendung von 20.000 US-Soldaten auch das Vietnam-Desaster seinen Anfang. Kennedys größter persönlicher Einsatz gilt wiederum der vorzeitigen Beendigung dieses Krieges. Im Sommer 1963 besucht John F. Kennedy Berlin, um seine Solidarität mit der geteilten deutschen Hauptstadt zu demonstrieren. Vor dem Schöneberger Rathaus steht er neben Willy Brandt und spricht zur jubelnden Menge einen Satz, der im Gedächtnis der Deutschen haften bleibt. Ich bin ein Berliner. Der Jubel der Menschen ist grenzenlos. Kennedy sagt der Bundesrepublik auch künftig die Unterstützung der USA zu und engagiert sich in den folgenden Jahren für die Entspannung zwischen Ost und West und das Ende des Kalten Krieges. Aber nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch halten wichtige Ereignisse den Präsidenten in Atem. Um die schwelenden Rassenkonflikte zu beenden, wendet er sich an das amerikanische Volk und stellt sich klar auf die Seite der um die volle Gleichberechtigung kämpfenden schwarzen US-Bürger. Doch vor allem in den Südstaaten macht er sich mit dieser Haltung viele Feinde. Trotzdem reicht er im Februar 1963 im Kongress ein Bürgerrechtsgesetz ein, das das Wahlrecht für Schwarze sichern soll. Im Süden kommt es zu schweren Unruhen, die bald eskalieren. Kennedy bleibt keine Wahl. Er muss Bundestruppen entsenden. Die folgenden Auseinandersetzungen fordern zahlreiche Tote. Im August 1963 zieht der schwarze Messias Martin Luther King mit 200.000 Demonstranten in Washington an das Grabmal Lincolns und hält seine berühmte Rede »I have a dream«. Demonstrativ lädt Kennedy Martin Luther King daraufhin ins Weiße Haus ein. Das Bild, das den weißen und den schwarzen Führer Amerikas zeigt, geht um die ganze Welt. Im Süden bringt ihm diese Geste alles andere als Sympathien ein. Im nächsten Wahlkampf wird er diesen Bundesstaaten daher besonders viel Aufmerksamkeit widmen müssen. Ähnlich turbulent wie in der Politik geht es auch im Privatleben des Präsidenten zu. Im März des Jahres 1962 besucht John F. Kennedy in der Villa des Schauspielers und Sängers Bing Crosby eine Party. Kennedy ist auf den Partys der High Society ein gern gesehener Gast. Der Star des Abends ist dieses Mal aber nicht der Präsident, sondern die Hollywood-Schönheit Marilyn Monroe. Gerüchte sagen Kennedy und Monroe schon in den 50er Jahren eine kurze Affäre nach. Bewiesen werden konnte dies aber nie. Die Liaison jedoch, die an diesem Abend beginnt, gehört keinesfalls in den Raum der Spekulation. Die Beziehung zieht sich über Monate hin. Für den Präsidenten ist sie dennoch vermutlich nicht mehr als jede andere seiner zahllosen Liebschaften, nur eben intensiver und dauerhafter. Für Marilyn Monroe hingegen, die mit bald 35 Jahren nach drei gescheiterten Ehen das Ende ihrer Karriere vor Augen hat, ist die Affäre vielleicht so etwas wie eine letzte Chance. Die körperlich und seelisch am Rande des Zusammenbruchs befindliche Diva entwickelt sich schnell zu einer ernstzunehmenden Gefahr für die Reputation des Präsidenten, der bereits an seiner geplanten Wiederwahl im Jahre 1964 arbeitet. Im Sommer 1962 erzählt man sich in ganz Hollywood hinter vorgehaltener Hand von dem heimlichen Liebespaar. Und die Presse beginnt zu recherchieren. 29. Mai 1962, der Präsident wird 45 Jahre alt. Die Demokratische Partei hat aus diesem Anlass im New Yorker Madison Square Garden eine große Gala organisiert. 15.000 Gäste sind geladen. Es werden etwa insgesamt $1 Million Eintritt eingenommen. die für die Finanzierung des im November beginnenden Wahlkampfes verwendet werden sollen. Zur Unterhaltung des Geburtstagskindes und der Sponsoren treten die Größen des amerikanischen Showgeschäftes auf, unter ihnen Henry Fonda, Peter Lawford, Ella Fitzgerald, Peggy Lee und natürlich Marilyn Monroe. Der Auftritt der Diva lässt allen Anwesenden den Atem stocken. Unter dem eigens für den Geburtstag des Präsidenten geschneiderten hautengen Kleid trägt sie, wie so oft, nur ihre nackte Haut. Man erzählt sich, die Monroe sei bereits sturzbetrunken und vollgepumpt mit Drogen gewesen, als sie die Bühne betrat, um »Happy Birthday, Mr. President« zu singen. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Kennedys Gattin Jackie bleibt der Geburtstagsgala fern. Sie will sich den Auftritt des blonden Sexsymbols ersparen. Denn die Gerüchte um die Affäre ihres Mannes mit der Diva dürften mittlerweile auch zu ihr vorgedrungen sein. Kennedy stört das Fernbleiben seiner Frau nicht im geringsten. Abende wie diesen genießt er sowieso lieber ungestört. So verwundert es nicht, dass berichtet wird, Kennedy und Monroe hätten die ganze Nacht nach der Gala gemeinsam verbracht. Wenn dies stimmt, dann dürfte dies das letzte Treffen der beiden gewesen sein. Denn nach dem Auftritt der Monroe im Madison Square Garden gerät das Bild vom treu sorgenden Ehemann und Familienvater ins Wanken. Eine öffentliche Diskussion um die Liaison würde die geplante Wiederwahl Kennedys zweifelsohne gefährden. Daher drängen Kennedys Beraterstab und auch Jackie, die angeblich mit Scheidung droht, auf ein schnelles Ende der Beziehung. John F. Kennedy zieht einen abrupten Schlussstrich. In den folgenden Wochen verschärft sich die körperliche und seelische Krise der Diva. Am 5. August 1962 wird Marilyn Monroe tot in ihrem Apartment gefunden. In ihrem Blut findet man eine tödliche Mixtur verschiedener Beruhigungs- und Schlafmittel. John F. Kennedy ist unterdessen auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Meinungsumfragen bescheinigen ihm, dass ihn 82% der Amerikaner ohne Vorbehalte unterstützen. Eine Prognose, die ihm Mut macht, als die Kampagne für die geplante Wiederwahl anläuft. Am 22. November 1963 macht sich der Präsident mit seiner Gattin Jackie auf den Weg in die Südstaaten. Dort gilt es, verlorene Sympathien wiederzugewinnen. Denn die Menschen haben Kennedy seine Parteinahme für die schwarze Bevölkerung übel genommen. Niemand ahnt, dass dieser Besuch in Dallas der letzte des Präsidenten sein wird. Der mutmaßliche Attentäter Lee Oswald wird wenige Tage nach dem Mord vor laufenden Kameras von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen. Die Täterschaft Oswalds wird jedoch vielfach angezweifelt. Bis heute sind die Identität der Mörder und die Hintergründe der Tat ungeklärt. Am 25. November wird John F. Kennedy im Rahmen eines Staatsbegräbnisses auf dem Heldenfriedhof von Arlington beigesetzt. Sein früher gewaltsamer Tod lässt diesen Präsidenten zum Mythos werden. Er verkörpert die uneingelösten Hoffnungen einer ganzen Nation und wird zum Symbol für Amerika und die ganze Welt. Noch heute gilt Kennedy als einer der beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Teil 25 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Nelson Mandela, Johannes Paul II., Helmut Kohl und Michail Gorbatschow. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich.